So, da würde ich sagen, ist er dran? Legen wir mal los mit der Folge 46, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, des Newsbuildcasters Podcast. Genau, wie gewohnt mit uns zwei Hanseln. Richtig, und heute ohne Gästin. Heute ohne Gästin, aber dafür wieder mit einem lecker Whisky. Ja, und einem Whiskywort und hoffentlich spannenden Themen aus der letzten relativ kurzen Woche, seit wir uns nicht gesehen haben. Ja, seit Samstag. 4 Tage. Ja. Aber wir müssen heute aufnehmen, weil ich ja morgen nach Berlin fahre. Berlin. Und ja, weil das ja ein bisschen, also bis nächsten Donnerstag halt bin ich unterwegs. Und dementsprechend hätte es sonst wieder eine Pause geben müssen. Und das wollen wir nicht. Wollen wir ja nicht. Richtig. Ja. Wir hatten ja letztes Mal schon einen Talisker in der Folge 45 und dann gibt es heute nochmal einen Talisker. Richtig. Einen Talisker Dark Storm. Hört sich irgendwie ein bisschen an, als wäre der passend zu Star Wars irgendwas erschienen. Ja, der ist passend zum neuen Film. Genau. Dark Storm hört sich auch an wie der generischste Name oder Titelzusatz, den man irgendeinem Superhelden- oder Science-Fiction-Saga-Film geben kann. Ja, irgendwie. Oder das ist aber immer. Wär auch Star Trek, The Dark Storm, Star Wars, The Dark Storm, oder, Captain America, The Dark Storm. Oder könnte aber auch so ein Gravedigger-Lied sein. Das auch. Ja. Das ist ein sehr weit funktionierender Begriff. Ja. Beziehungsweise Name. Ist, glaube ich, Travel Retail extra. Also, okay. Und von der Isle of Skye ist ja Talisker, das kennt man ja. Gibt's in praktischen 1-Liter Flaschen. Ja. Ja, sind wir mal gespannt. Scheinbar in stark verkohlten Fässern. Stark getoastet, getoasteten Eichenholzfässern. Demnach hoffe ich, eine starke Holznote zu erkennen. Ja, und sonst auch kein anderweitiges Finish. Wir wissen ja jetzt alle, was ein Finish ist. Seit letzter Woche. Ja, ich bin auch mal gespannt. Cask Finish übrigens auch das Thema des nächsten Whisky-Stammtisches am Samstag. Ja. Für die regionalen Zuhörer. Der. Am Samstag, den, heute ist der 9., nehmen wir auf, 11., ist wieder Whisky-Stammtisch in Trier. Wir haben, glaube ich, beim Podcast schon lange nichts mehr ohne Finish getrunken, oder? Gefühlt. Ja, gibt's das überhaupt noch? Also. Es ist wirklich relativ, also relativ selten. Vielleicht sehen wir das jetzt auch nur so, weil das war das, was wir oft gerne trinken, halt Sherry-Finish oder so. Ja. Ich weiß, also, aber wenn man so denkt, normal ein Lagavulin, also die Standardabfüllungen haben ja oft kein Finish, ja. Ne? Trotzdem gut, klar. Aber eher halt nicht was wir im Podcast probieren oder schon probiert haben. Ja. So, riechen wir mal. Also ich finde so dieses, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen Verkohlte, kommt da schon raus. Das finde ich nicht torfig, sondern. Ja, ist nicht torf, eher sondern eher so Kohle. Kohles Holz, so, weißt du? Man hat auch für mich ein bisschen was Süßliches. Ja, da ist auf jeden Fall auch mit drin. Wenn so eine ledrige Note, finde ich. Mhm. Auf jeden Fall. Würde ich den, glaube ich, nicht einfach mal Talisker zuordnen oder hätte ich nicht Talisker da unbedingt so rausgerochen, weil dieses bisschen kräftige Meer. Ich finde aber im Hintergrund, also diese stark gewürzkräftige hast du schon so. Also gerade wenn du ein bisschen intensiver riechst. Hm. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Ja, ja. Mm. Im Geschmack finde ich ganz stark wie Talisker, wie der letzte Woche. Kommt schon wieder raus, ja. Ist aber, ich war überrascht. Im ersten Moment ist er unheimlich süß. Ja. Und nicht unbedingt, also letzte Woche der Talisker war ja auch ein bisschen süß, aber auch nicht so ganz extrem, aber da war es ja deutlich so, diese Fruchtnoten dem Portwein, finde ich, zuzuordnen. Da tue ich mich gerade ein bisschen schwerer mit. Das, also im ersten Moment liegt es auf der Zunge auch wieder so eine richtige Süße. Und von der war ich gerade ein bisschen überrascht, weil ich die so extrem oder so intensiv nicht erwartet habe. Dann aber dann doch sehr scharf auch wieder im Hinten raus. Hinten raus ist wieder so recht. Und ich muss sagen, ich habe jetzt dann direkt nochmal gerochen und dann war für mich ganz so frisch gemahlener Pfeffer ganz stark. Ist aber ich weiß, jetzt, was du meinst. Ich rieche das jetzt schon. Ist jetzt aber auch wieder ein bisschen weniger. Das war das ganz am Anfang, also als ich getrunken habe und dann nochmal direkt gerochen, da war ganz stark so diese frisch gemahlene Pfeffernote. So. Ja, ich finde, die ist da auch drin. Und so eine Ente, also auch gerade diese ein bisschen Talisker-mäßige, habe ich in dem Moment, kurz bevor ich getrunken habe und als nochmal das letzte Mal die Nase reingehalten habe, war die dann auch stärker da. Ja. Der Gute hat übrigens 46%. Also durchaus normal. Ja, relativ normal. 46% eine Zahl, die wir mal im Hinterkopf behalten. Im Hinblick auf gleich. Fantastisch. Mysterien über Mysterien hier im Podcast heute. Ich probiere nochmal. Ja. Ja, Geschmack. Am Anfang wirklich super süß. Ich finde die Noten vorne raus so ein bisschen floral, so blumig. Süß. Ja. Also ich würde jetzt nicht direkt irgendeine Frucht zuordnen wollen und auch nicht so eine honigartige oder karamellige Süße, sondern eher so eine... Nee, ist anders. Vielleicht so ein bisschen eine vanillige Süße. Ja. Und dann am Ende klar... mehr gewürzmäßig Holz. Ja. Aber weniger Holz als ich vielleicht weniger erwartet, Holz, als ich dachte, erwartet hätte. Also gerade im Vergleich, letzte Woche war auch schon mehr Holz mit drin. Ne? Ja. Gut, die Süße kann aber auch sein, ich meine, wenn du die fester toastest, kriegst du ja auch eine Süße raus. Ja, kann natürlich davon kommen. Also es ist halt auch wirklich was, wo ich, wie ich gesagt habe, was weder hat so fruchtig noch, ja, so karamellig, vanillig vielleicht so ein bisschen, aber das ist ja dann auch eher schon wieder so Holz in Richtung Holz. Ne? Und das mit dem Pfeffer finde ich ganz extrem. Also nicht auch nur direkt nach dem Schluck. Ich finde auch im Nachgeschmack hält sich so eine Note, die an Pfeffer erinnert, sehr lang. Und dieses bisschen ledrige auch, also. Ja, so. Aber gefällt mir gut. Ich finde den auch nicht schlecht, finde den auch okay. Die Fireside kostet 75 Euro die Flasche. Aber dafür das wert ist. Ja, richtig. Dafür finde ich ihn vielleicht ein bisschen zu eindimensional. Dafür finde ich auch den ich habe, besser. Ja. Ja. Obwohl der kostet nur 40. Ja, also den fand ich jetzt. So aufs erste Mal probieren, finde ich den jetzt im Vergleich zu letzter Woche auch nicht so gut irgendwie. Letzte Woche hat mich mehr gekickt, hat mich mehr irgendwie, fand ich einfach spannender. Ich trinke den jetzt und denke, okay, ist ein schöner Tropfen. Kann man so trinken, aber nichts, was ich so, wo ich sage, das will ich unbedingt morgen wieder trinken. Ja, weiß, was das du fehlt meinst. Mir so ein bisschen. Das kickt nicht so ganz. Schade. Ja, aber trotzdem ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sollte man vielleicht auch einfach probieren. Vielleicht ist für manche Leute ja auch der heiße Schöner, ja. um mal eine Analogie zu bringen, das ist so ein bisschen, als würde ich ein Steak vom Rindfleisch, das wenig Geschmack hat, machen. Und schmeckt halt vorrangig Salz und Pfeffer. Aber mir fehlt dann, dass das Fleisch selber schmeckt. Ja. So ein bisschen der Unterbau fehlt mir gerade. So diese gut, das ist jetzt natürlich sehr abstrakt weit hergenommen, aber ich hätte gerne noch irgendwas, was so darunter liegt und diese Pfeffernote so oben drüber. Nicht als mit allein, also nicht Alleinstellungsmerkmal, aber schon als so zentraler Geschmacks- oder zentrale Geschmacksnote, wie ich es jetzt gerade. Ja, fehlt noch so ein bisschen die Basis. Mhm. Ja. Und hat der süße Geschmack auch vorne, der verflüchtigt sich halt auch sehr schnell. Und der ist auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich den jetzt gerade irgendwie schwer zuordnen kann, aber der ist nicht so, der ist halt kurz da und dann ist er weg. Aber ja, der ist nicht so zentral drin. Das ist ein bisschen schade. Hm. Probier. Meine Rindfleischbasis, die liegt gerade zu Hause im Kühlschrank. Schön. T-Bone Steaks. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Für jeden eins oder was? Für jeden eins. Also. 400 Gramm. Ja, gut, mit Knochen. Ja, ist jetzt nicht fleischbergmäßig, aber ist halt einfach mal geil. Weil so ein Knochen. Ist es jetzt auch nicht. Ja. Och, ja. 300 Gramm Steak kann man beschmeißen. Ja, ich finde 300 Gramm ist echt nicht so wenig. Klar kann man das essen, aber wenig ist es nicht. Nee. Aber ich bin gespannt auf das T-Bone Steak. Gerade mit dem Knochen und so, das könnte doch sehr gut werden. Hast du das schon mal gemacht? Moment. Ich habe jetzt gerade nochmal probiert, deswegen bin ich kurz nochmal beim Whisky, ja? Ja. Ja. Fehlt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, also der finde ich gerade auch wenig so heraus. Da fehlt noch ein bisschen mehr als den gerade so, wie wir den beschrieben haben. Und das ist nichts, wo ich irgendwo an der Stelle noch denke, Moment, was war das? Ist noch irgendwie eine andere interessante Geschmacksnote. Ich habe mal ein Porterhouse Steak gemacht. Ja. Das hat halt 800 Gramm gehabt, glaube ich. Ja, das habe ich halt kräftig angebraten und dann in den Ofen garen lassen. Und dann halt gucken und irgendwann so werde auf Gefühl ich, dann so werde halt ich das rausnehmen machen, und noch ein bisschen in Alufolie liegen lassen und dann sollte das passen. Also schon gut, ich weiß nicht, wie dick die jetzt sind, aber. Ja, nicht zu dick, aber. Nicht zu dick, ja. Das Porterhouse war schon 4 Zentimeter dick oder so. Ja, das war schon kräftig. Das war ein bisschen eine Herausforderung, ist aber tatsächlich dann super gut gelungen. Ja, und sonst würde ich das halt so machen. Ja. Wie jedes andere Steak halt auch, nur eben vielleicht einen Ticken länger in der Pfanne braten und einen Ticken länger im Ofen lassen. Ja. Na, ich bin vor allen Dingen länger im Ofen lassen. Aber. Ich bin gespannt. Ja. Dann werde ich heute was Außergewöhnliches für mich tun. Ich werde auf jeden Fall mal so ein paar Röstzwiebeln dazu machen. Ja. Ist, passt heute lecker. Geil. Ja, ist auch einfach lecker. Ja. Mhm. Ich habe mal ein Stück Roastbeef noch mit mit Rotwein abgelöschten Röstzwiebeln und einem Bergkäse. Das habe ich halt oben drüber gemacht noch. Und dann mit in den Ofen. Ja. War super geil. Das glaube ich. War halt dann schon ein bisschen anders als nur ein Steak essen und vom Geschmack ein bisschen, ja, dann geht es drin vielleicht natürlich ein bisschen in den Hintergrund, vergleichsweise, aber es war super, super lecker. Ja, glaube ich. War trotzdem, weil es auch gutes Fleisch hat, trotzdem noch geschmeckt. Ich könnte die Zwiebeln, die ich nachher mache, mit ein bisschen Whisky ablöschen und dann. Zum Beispiel. Oh. Ja. Ideen über Ideen. So ist das. Ja, aber ich habe eben ein Lesezeichen bei der Zahl 46 gemacht, beziehungsweise bei 46%. Und deswegen kommen wir jetzt auch einfach direkt zum Whisky-Wort. Und das ist diesmal Kühlfilterung oder Filtrierung? Filtrierung, ne? Kühlfiltration. Beziehungsweise Non-Chill. Ja gut, das ist ja dann nicht kühlfiltriert. Ja, also wir gehen im Prinzip einfach weiter da durch das Whisky-Etikett und erklären einfach Sachen, die da draufstehen. Und genau, häufig steht drauf non-chill-filtered. Genau. Oder nicht, also auf Deutsch nicht kühl gefiltert. Ja. Und das ist ja heutzutage schon ein Qualitätsmerkmal. Ja, also Leute oder Whiskys, die was auf sich halten, sage ich mal, werben damit, nicht kühl gefiltert zu sein. Genau. Was ist Kühlfiltrierung? Da geht es darum, Inhaltsstoffe aus dem Whisky rauszufiltern, bevor der Whisky in Flaschen gefüllt wird, die halt bei der Temperaturen, Schwankungen beim Transport oder Lagerung ausflocken könnten und dann eben so ein bisschen eine trübe Note im Whisky erzeugen könnten. Ja, man hat dann so Fuselöle, sagt man, die aber er hat nichts mit Fusel zu tun, sind einfach mehrkettigere Alkohole oder Fette. Fette, die vom Fass zum Beispiel auch kommen. Ja, die dann, wenn man den Whisky runterkühlt, ausflocken und die man dann halt abfiltrieren kann. Genau, und das wird halt da gemacht, dass eben der Whisky runtergekühlt wird, wie du gesagt hast, und das dann durch sehr feinmaschige Metall- und Papierfilter das Ganze rausgesiebt wird, sag ich mal. Genau, weil sonst hat man, wenn man zum Beispiel seinen Whisky mit Eiswürfeln trinkt, hat man Schlieren oder Schwebeteilchen im Whisky, die der normale Konsument, sag ich mal, an der Bar nicht haben will. Ja, also das ist eine relativ alte Sache, die irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt worden ist, als Scotch so ein bisschen bekannter geworden ist und Whisky allgemein. Und man eben da dann genau, also so ein Produktstandard auch fürs Auge, sag ich mal, erhalten wollte. Ja. Und musste, damit die Kunden es eben abnehmen. Und dadurch wurde es dann eingeführt. Und mittlerweile ist es halt einfach so ein bisschen verpönt, weil wenn man Inhaltsstoffe rausfiltert, filtert man natürlich immer auch zwangsläufig mögliche Geschmacksträger und Geschmacksnoten mit raus. Und dementsprechend ist es heute üblich, dass man eben non-chill filtert, auf die Flasche mitschreibt. Ja. Weil das einfach davon zeugt, okay, wir haben hier das reine Produkt und nicht noch gemacht, rausgefiltert. Und ich glaube, das ist einfach die ganze Sache mit dem Ausflocken beim Transport und Lagern heute nicht mehr das Problem ist, wie noch vor 100 Jahren. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass es nicht mehr so häufig zu so Komplikationen kommt, wo das Zeug halt irgendwo kalt, kalt bekommt zum Beispiel, um dann auszuflocken, sondern dass die Lagerung und Transport einfach temperaturtechnisch besser kontrolliert ist. Ist ja auch so, bei Wein machst du ja auch eine Schönung, um Eiweiß rauszuholen, falls der Wein sehr warm wird, dass das Eiweiß nicht ausflockt. Mhm. Aber das kannst du fast vernachlässigen heute. Also wann wird der Wein denn noch mehr als 40 Grad warm? Außer bis irgendwo in Südspanien. Richtig. Und 46% daher, dass es ab einem prozentualen Alkoholvolumen von 46% schlicht unnötig wird. Ja. Dann flocken die Inhaltsstoffe nicht mehr aus. Lässt sich chemisch sicher alles erklären. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist so das der interessiert Punkt. Deswegen gibt es ja auch relativ viel, also weil sich das dann so traditionell wahrscheinlich eingebürgert hat und damals halt diesen praktischen Nutzen hatte, recht viele Whiskys, die eben mit 46% abgefüllt worden sind, wie jetzt zum Beispiel den Talisca Darkstone, den wir heute im Plaza. Und dass es sich das dann einfach beibehalten hat. Ja. Und Fassstärke ist dann natürlich auch überhaupt kein Problem. Ja. Richtig. Also ein weiteres Wort auf dem Whisky-Etikett erklärt. Genau. Bleibt nächste Woche, könnte man noch nicht gefärbt erklären. Zum Beispiel. Schon mal ein kleiner Spoiler. Ach, wahnsinnig. Wir teasern aber auch hier an. Unglaublich. Wir halten die Hörer quasi so richtig wissensbewusst. Ja. Ja. Wird geweckt. Ja. Ja. Tobi. Was so passiert in der letzten Woche? In den wenigen Tagen ist relativ wenig passiert, muss ich sagen. Also ich bin wieder am Arbeiten, ganz normal. Da hat sich nicht viel getan. Und ich war beim Zahnarzt. Das kann man vielleicht erzählen, weil ich bin sehr positiv überrascht von meiner neuen Zahnärztin, die ich gefunden habe. Siehst du gut aus. Das auch. Ja? Ja, sie ist weiblich, jung, gut aussehend. Aber sie ist auch wirklich nett und macht das ganz gut. Okay. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, so mit Zahnarztphobie. Nee, habe ich überhaupt nicht. Ja, ich habe eigentlich auch nicht so, keine große Phobie vor der eigentlichen Zahnarzttätigkeit. Ich habe halt voll die krasse Spritzenangst. Okay. Deswegen finde ich, die Betäubungsspritze ist eigentlich das Schlimmste am Zahnarzt. Ja, kann man so sehen. Also ich habe halt als Kind zum Alter, ja, so, als halt dann die Milchzähne weg waren, aber recht früh irgendwie schon ein bisschen Probleme gehabt, dann bei den hinteren Backenzähnen, die waren so ein bisschen weich, oder als man so eine Füllung reinbekommen. Ja. Da habe ich halt recht früh mit Spritzen beim Zahnarzt Kontakt bekommen und fand das deswegen danach auch, also danach habe ich nur noch bei den Weisheitszähnen eine Spritze bekommen. Finde ich deswegen nicht so schlimm. Und ich habe auch sonst Gott sei Dank überhaupt keine Probleme mit meinen Zähnen. Außer, dass halt die Weisheitszähne irgendwann raus mussten, weil die den Kiefer vorgeschoben haben. Mhm. Und dementsprechend gehe ich einmal jährlich zum Zahnarzt zur Routine-Kontrolluntersuchung und hole mir mein Stempelchen ab fürs Krankenkassen-Bonusheft. Und bin immer wieder sehr froh darüber, dass der Zahnarzt nichts findet an meinen Zähnen. Ja. Denn ja, das ist echt was ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr, sehr nervig fände, wenn ich wirklich viel Probleme mit meinen Zähnen hätte. Ich war halt schon länger nicht mehr, weil das letzte Mal, als ich war, wurden dann die Weisheitszähne repariert. Okay. Und das war ja eine saukrasse Tortur bei mir, weil die irgendwie so Wurzeln wie so Widerhaken hatten. Mhm. Ja, und ansonsten ist eigentlich alles klar, nur ein paar alte Füllungen müssen erneuert werden. Okay. Und das ist halt, ja, ist halt wie Karies bohren. Ja, ja, klar. Ja, nichtsdestotrotz hat sie das ganz gut gemacht. Ich habe aber dann auch gewählt, etwas zuzubezahlen und die besseren Füllungen. Also irgendwie so super Kunststoffteile da. Aber ich habe eine Zahnzusatzversicherung, von daher. Ja, ja, das ist sowas aber auch sinnvoll einfach. Also weil Zähne wird schnell teuer. Oder sieht halt scheiße aus, wenn du das nichts machst. Und ich esse halt unwahrscheinlich gern. Und ich kann nicht alles pürieren. Nee. Ja. Hat bestimmt auch seinen Reiz, alles in pürierter Form zu sich zu nehmen, aber ein sehr begrenzter Reiz. Doch, nur sehr begrenzt, genau. Ja. Nee, aber ich bin wirklich, weil oft Zahnärzte irgendwie sind ein bisschen komisch, aber die junge Frau ist wirklich echt nett. Und ist auch, erklärt einem auch, was sie da macht. Und Ja, das ist bei meinem Zahnarzt auch so. Also auch damals bei den Weisheitszähnen. Wann war das? Mit 16 oder so. Ich bin jetzt wahrscheinlich 8-9 Jahre beim gleichen Zahnarzt. Und ja, ich weiß nicht. Aber das ist immer auch schwer zu sagen, weil ich habe halt wirklich wenig Probleme mit den Zähnen. Die Frage ist, wie gut, schlecht, schlimm fände ich es halt, wenn ich viele Probleme hätte. Ich glaube zwar auch nicht, ich glaube dann immer noch ein super Zahnarzt, aber ich sage halt einfach mal so, ich habe halt, kann auch nichts Negatives, was dadurch kommt, dass ich eben Probleme mit den Zähnen habe, auf den Zahnarzt übertragen. Sondern ich denke so, okay, ich gehe einmal hin, das ist für einen Zweifelsfall noch gut, weil ich dann, wenn ich das Heft voll habe, Zuzahlung bekomme, falls ich irgendwann mal Zahnersatz brauche. Und ja, finde es halt nicht anstrengend oder schlimm oder so. Und der Vorteil ist auch noch, als Student kannst du halt vormittags gehen und es ist wenig Zeitaufwand, weil der Zahnarzt hat halt Zeit vormittags. So, und ist dann halt, redest du immer noch ein bisschen mit dem so Smalltalk und so. Ja. Der fragt dann halt immer, ja, was macht das Studium und so. Ganz interessant ist auch, mein Vater hat als Student, seine erste Studentenbude war quasi das Zimmer von dem Zahnarzt. Das Jugendzimmer, also in dem Elternhaus von dem Zahnarzt, das ehemalige Zimmer, weil der in, weiß Gott wo, hat Zahnmedizin studieren gegangen ist und das Zimmer frei. Ha. Sachen gibt's. Ja, aber das ist ganz schwierig, finde ich, mittlerweile Ärzte zu finden, wo man sich mal Zeit genommen, also wo man fühlt oder wenigstens die Illusion verspürt, dass man behandelt wird und nicht abgefertigt. Ja, richtig. Wobei ich habe dann manchmal so ein bisschen den Eindruck, der Vollzeit, der ist halt froh, der nimmt sich halt auch die Auszeit an. Der muss bei mir nicht groß was machen, außer halt ordentlich nachschauen und so. Und hat danach nimmt er halt dann noch 5 bis 10 Minuten Zeit, um einfach nur Smalltalk zu halten. Mal ein bisschen gerade. Um selber auch durchzuschnaufen, weil er halt bei mir nicht mehr machen muss. Ja. Ja, das stelle ich mir. Auf der einen Seite bin ich halt Patient und möchte halt gern irgendwie, dass die Leute für mich Zeit haben und sich Zeit nehmen. Auf der anderen Seite keine Ahnung, wie viele Termine hat ein Arzt am Tag? Ja, muss von 8 Uhr bis abends um 6 ja meistens. Mit und wie viele Stunde. Muss er eben auch wahrnehmen, um die... Ja, und der muss ja gleichbleibend gute Qualität liefern. Und ja. Also ich wollte kein Arzt werden. Deswegen, ich kann gut ja. verstehen, wenn die Leute einen abfertigen, aber es ist halt als Patient halt scheiße. Ja. Und das Problem ist, also ich glaube, weder die Ärzte wollen das, noch die Patienten wollen das, aber das System ist so aufgebaut, dass eben... Das nur so geht, ja. Dass die Zeit weggestimmt. Und ich glaube, so viele Leute würden einfach schon deswegen eher, oder ja, einfach, wenn sich jemand Zeit nehmen würde, halt auch gesund werden darüber. Nicht bei allem jetzt, aber einfach, ja. dass jemand, das würde vielen Patienten schon so viel helfen, glaube ich. Und das ist natürlich dann genau der Punkt, wo irgendwelche Leute mit seltsamen alternativmedizinischen Methoden reinschlagen, weil die nehmen sich ja Zeit. Die nehmen sich Zeit. Die kriegen das tatsächlich im Zweifelsfall von den Krankenkassen halt ja. bedeutend, ich habe letzten Artikel drüber gelesen. Den hatte ich, glaube ich, auch gelesen. Die kriegen halt für eine homöopathische Behandlungskack da. Pro Patient hat irgendwie mindestens, es war mindestens sechsfache, was ja. ein Zahnarzt pro Patient hat. Und natürlich kann es viel mehr Zeit nehmen. Ja, und natürlich macht er das dann auch, selbst wenn ja. er da so, weißt du, das ist richtig. Halt... Und da, das ist halt problematisch. Also ich finde es sowieso schon problematisch, dass das System so funktioniert. Ich finde es noch viel problematischer, wenn dann halt eben über so oder über die Wege dann sich Leute mit mehr als fragwürdigen Heilungsmethoden den Reib auch sichern. Ja, vor allem es hilft halt einfach nichts. Ja, richtig. Ja. Und dann hilft aber im Zweifelsfall, dass sie es eben Zeit nehmen und die Patienten sich wertgeschätzt fühlen, weil das möglich ist. Ja, gerade bei so, also beim Zahnarzt vielleicht nicht, aber bei so anderen Erkrankungen, keine Ahnung, wenn ich. Ja, klar. Du bist ganz schön beliebt. Ja, es klingelt die ganze Zeit. Du musst das vielleicht einfach mal leise stellen. Ja. Ist auf jeden Fall, ja, sieht man ja immer wieder, wie viele Leute dann einfach zum Alternativmediziner rennen und den ganzen Schwachsinn halt glauben. Obwohl vielleicht eine richtige Behandlung dann noch besser helfen würde. Jetzt ist der Max abhanden gekommen. Jo. Da ist er wieder. Back in action. Back in action. Okay, der Tobi war beim Zahnarzt. Ja. Fantastisch. Mehr werde ich später noch erzählen. Mehr nicht vom Zahnarzt, aber ich habe noch. Mir ist diese Woche wieder was aufgefallen bei dem Scheißwetter. Okay. Ich habe heute was entdeckt und zwar, es gibt eine, ich weiß nicht genau, ob es eine Radiosendung ist. Also es ist, glaube ich, eine Radiosendung und ein Podcast, die sehr lange Features quasi machen. This American Life. Habe ich es, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ja, das ne? kennt man. Kennt man auch einfach, weil die sehr bekannt sind und sehr groß. Und die haben jetzt was Neues gestartet quasi und es nennt sich Serial Podcast. Die Webseite ist auch serialpodcast.org und haben eben angefangen, das kommt dann immer wöchentlich ein Teil, aber es geht quasi immer weiter. Und die haben jetzt eben eine Reihe gestartet, die sich mit einem Mordfall beschäftigen, der 1999 in Baltimore sich ereignet hat. Okay. Und wo nicht so ganz klar ist, also da ist halt ein junges Mädchen getötet worden und dann wurde halt ihr Ex-Freund dafür verurteilt. Und das ist aber alles so ein bisschen fragwürdig. Also da sind halt eben sehr viele Fragen offen, wie das gelaufen ist insgesamt, weil einfach keiner so genau weiß, was abgelaufen ist. Beziehungsweise die Geschichten halt sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wie man eben da zuhört. Ja, und das ist eben quasi ein Krimi-Podcast. Ja, aber also man hat halt sehr viele O-Töne, die mit reingeschnitten sind. Von daher ist es weniger ein Podcast, sondern eher schon wie so ein Radio-Feature, sag ich mal. Aber ein Podcast natürlich dadurch, dass du jederzeit runterladen kannst und dir anhören kannst. Ja. Super interessant. Also sehr ähnlich wie vielleicht ein gut geschriebener Artikel über einen Mordfall, der so ein bisschen zweideutig ist, so ein langer Artikel hat. Ich weiß ja nicht, wie lang es geht. Es sind jetzt drei Folgen raus ja. und ich habe die erste, die dauert eine Stunde, die zweite dann so eine halbe Stunde. Ich denke, so geht es auch in etwa weiter. Hab mir die beiden mal angehört und es ist super spannend einfach. Okay. Weil du, also du erfährst halt einfach von ganz vielen Leuten ganz unterschiedlich und baust so nach und nach mit so das Puzzle zusammen. Ich weiß ja nicht, wo das am Ende raus oder was dabei rumkommt, aber ja. Das ist aber schon ein realer Fall. Ja, ist also, schon ein realer ja. Fall. Und also er wird halt auch, er telefoniert halt mit der Autorin, die ist halt auch eine der mit, die irgendwie bei This American Life mitmacht sehr viel. Sarah, irgendwas, ich weiß gerade nicht auswendig, aber sie telefoniert halt auch mit ihm im Gefängnis, sie redet halt mit ganz vielen Leuten, die ja mit ihm befreundet waren oder mit dem Mordopfer, mit den Eltern und so, und das ist halt sehr interessant einfach. Abgefahren, ja. Und ganz spannend ist auch, sie fängt halt damit an, dass sie einfach Jugendliche befragt hat. Sie sollen sagen, was sie an einem Tag vor 6 Wochen gemacht haben. Und die wissen es einfach nicht. Ja, weißt du. Weiß man einfach ja, nicht. Ja. Aber nur so als Experiment, weil es dann eben auch darum geht, ja, das mit den Zeugenaussagen ja, und so weiter. Und wie gut kann sich Leute daran erinnern? Ja. Und sie findet dann eben auch, das ist ein Spoiler, aber sie findet halt auch eine Person wieder oder jemand wieder, die ihn oder den Angeklagten hätte entlasten können, aber irgendwie von seiner Anwältin nie kontaktiert worden ist. Aber die findet die halt irgendwie wieder und telefoniert mit der und die erzählt dann eben ihren Teil so der Geschichte. Sehr interessant. Krass. Werde ich mir auf jeden Fall mal in den Podcatcher ja, ziehen. Ja. Finde ich aber auch einfach vom Konzept her sehr. Saugeil, ja. Also diese ganzen This American Life Sachen funktionieren ja eben ein bisschen so, dass man eben viele O-Töne mit reinschneidet und so. Weniger wie jetzt ein Podcast, der themenspezifisch ist, sondern wirklich eher wie ein Radio-Feature. Ja. Aber das höre ich manchmal auch sehr gern, weil es einfach ein bisschen anders ist als ja, also ein Podcast, wo ja, Leute erzählen, wie wir jetzt. Und gut, das ist natürlich halt auch einfach zusammengeschnitten. Das ist dadurch manchmal so ein bisschen, ich würde sagen, dynamischer. Macht natürlich aber dann noch ein bisschen anfälliger. Wie ist das zusammengeschnitten und so? Welche Musik ist unterlegt? Ja. Das ist halt ein bisschen, gilt es dann auch immer noch mehr zu bedenken. Ist halt ein bisschen, ja, weißt du, ein bisschen ausgeschmückter noch und so. Genau, also ja. Weckt mehr als jetzt nur wir zwei, die erzählen. Ja. Aber es ja, ist bestimmt sehr interessant. Cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die lang, glaube ich, jeden Donnerstag eine neue Folge. Ja. Genau. Da werde ich bestimmt morgen genug Zeit haben ja, zu hören, weil ja, ich darf morgen habe ich frei von der Firma aus und darf für meine stimmt, Eltern mit der Bahn nach München fahren, ein Auto holen und direkt wieder nach Trier fahren. Und da werde ich mir richtig, in der ja, Bahn bestimmt einen Podcast hören und ich wollte das Neil Gaiman Buch, was du letzte Woche angerissen hast, anfangen zu lesen. Sehr schön. Solltest du auf jeden Fall tun. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich sitze ja auch morgen wieder 10 Stunden im Bus nach Berlin. Ja. Da werde ich das höchstwahrscheinlich fertig lesen. Bin gerade auch am Überlegen, ob ich mir nicht direkt schon das nächste Buch auch aufs Kindle ziehen soll. Ja. Das ist halt echt praktisch mit dem Kindle. Das ist echt praktisch mit dem Kindle. Ja. Ja, und ich werde dann nächste Woche erzählen, wie meine Bahnreise so war. Ich kann auch dann von 2 Busreisen erzählen. Ich habe alles eigentlich perfekt vorbereitet. Ich muss nur in Mannheim umsteigen, habe im ICE im Ruhebereich einen Platz reserviert. Ich hoffe, mich nervt keiner. Und vor allem hoffe ich, dass mich die Bahn nicht nervt. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Weil eigentlich finde ich Zugfahren ganz cool. Ich auch. Wenn es nicht 100 Euro einen Weg kosten ja, würde richtig, und keine nervigen Verspätungen und Leute. Ich weiß auch nicht genau, was eine Zugfahrt nach Berlin kostet, beziehungsweise von Berlin nach Hause. Auch 100. Ja, und der Fernbus kostet halt 27. Ja. Also du kannst... Ja, und das ist halt Busfahren. Und Busfahren ist echt auf Dauer super ätzend. Ich kann es ja von den Auswärtsfahrten und überhaupt. Aber ja, für ein Drittel. Ein Viertel. Ja, und du bist 11 Stunden, ja? 8.30 Uhr bis 19 Uhr steht da mal planmäßig. Ja. Also gehen wir mal von 8:30 aus, dann sind wir bei 12 Stunden. Ja. Ja, dafür 30 Euro. Ja. Ja. Und ich habe halt auch, ich habe mir Super Smash Bros. Für ein DS gekauft, für ein 3DS. Ich habe ja, noch ein Buch fertig zu lesen auf meinem Kindle. Ich habe mir seit längerem mal noch mal eine Elf-Freunde-Ausgabe gekauft. Ich bin top vorbereitet. Muss hier nur noch so ein paar schmieren. Und hab auch super Proviant gekauft für morgen. Ja, mhm. Ich hab noch irgendwie, ich guck mal, was ich morgen mitnehme. Aber ich fahre halt auch nur 6 Stunden. Deswegen. Das stimmt. Dann nehme ich mir morgen früh irgendwas beim Bäcker und dann mittags gibt's halt Mittagessen. Ja. Gibt's auch guter bayerisch Mittag. Um 6.20 Uhr. Ah, doch so früh. Ja, ich will nämlich, los. Ich will halt auf jeden Fall, oder ich muss auch auf jeden Fall Freitagnacht wieder hier sein, weil ich Samstag viel zu tun habe. Ja, klar. Ich muss halt echt hin und direkt wieder zurück quasi. Noch kurz Mittagessen mit meinen Eltern und dann. Mit was für einem Mobil darfst du dann zurückfahren? Mit einer A-Klasse Baujahr 2013. Das lässt sich, glaube ich, überleben auf der Autobahn. Lässt sich überleben, bringt aber auch nichts, weil nachmittags von München über Frankfurt wäre ich mit dem Fahrrad wahrscheinlich auf manchen Strecken schneller. Natürlich. Ich habe die Strecke, wir sind ja auch letzte Woche erst heimgefahren. Ja. Aber ja, klar, aber trotz allem gibt es, glaube ich, Autos, mit denen man unkomfortabler da die 6 Stunden runterlassen kann. Ist auf jeden Fall trotzdem ein bisschen nervig. Aber nun gut. Ja. Was will man machen? Was macht man nicht alles für die Eltern? Das stimmt. Ja. Ich freue mich super wirklich auf Berlin. Ist ja endlich soweit. Ich habe echt Lust, erstmal Samstag Football zu schauen. Und dann habe ich vor, Montag und Dienstag einige Museen aufzusuchen, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe. Das ist eine gute Idee. Da habe ich sogar Glück gehabt, weil ich tatsächlich in letzter Zeit so selten ins Museum gegangen bin, dass ich echt verpeilt habe, dass die meisten Museen ja montags zu haben. Mhm. Aber die ganzen geschichtlichen, historischen Sachen auf der Museumsinsel haben auch montags auf. Das ist gut geplant. Sehr zu meinem Glück. Und dann werde ich mich dienstags noch ein bisschen in der Alten Nationalgalerie umschauen. Oh. Ja. Der Max im Bildungsauftrag unterwegs. Ich habe auch einfach Bock. Und wenn es so regnet wie die letzten Tage, dann ist eh super. Darf ich jetzt schon fast wieder eine super Überleitung schlagen, hoffe ich. Dann ist es auch einfach geil, ins Museum zu gehen. Ja. Und ich war auch schon mal in Berlin und ich habe mich da auch schon mal umgesehen und habe die Stadt schon mal erkundet. Deswegen habe ich nicht den Riesenbedarf. Ich gehe da mittwochs, denke ich, auch noch mal ein bisschen in die Stadt zu lunzen. Aber Montag, Dienstag habe ich Lust. Gehst du auch eine Currywurst essen? Ja, vielleicht. Aber ich gehe auf jeden Fall zu Bacconis. Das ist irgend so ein krasses Supercafé. Die haben 2 Filialen. Okay. Und die müssen sehr, sehr geil sein. Die haben halt sehr viel so American Cheesecake in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und ich habe gesehen, man kann 4 halbe Stück Kuchen für 6,90 Euro essen. Oh. Und danach ist einem wahrscheinlich sowas von schlecht. Ist egal. Aber ich habe da Lust drauf. Guck mal, Currywurst. Du kannst ja, die halbe deutsche Podcast-Szene kommt ja aus Berlin. Kannst dich ja mal zum Mittagessen verabreden. Der Holgi hatte halt auch mal erwähnt, dass er da gerne hingeht. Und oh, vielleicht triffst du den ja. Dann kannst du dir ein Autogramm ausstellen lassen. Ja, nee, das ist mir auch letztens aufgefallen. Ich habe einen der Spieler der hiesigen Basketballmannschaft wohnt in der Paulinstraße, ungefähr 500 Meter weg von mir. Ja. Irgendwo habe ich den aus dem Haus rauskommen lassen. Ich habe rauskommen sehen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr wo. Da habe ich gedacht, mit 14 hätte ich mir das bestimmt ungefähr 7 Jahre behalten. Ja. Und jetzt habe ich keine 7 Minuten. Mit so einem Klappstuhl. Okay. Ach, das ist der Chikoko. Aber wenn die Leute mittlerweile auch jünger sind als man selbst, dann wird es irgendwann... Nimmt so dieser krasse Hype ein bisschen ab. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Man freut sich halt, wenn die Leute gut spielen. Ja. Ja. TBB sehe ich auch auf deiner Liste. Habe ich Liste. Auch hier noch stehen. Wäre eine perfekte Überleitung. Okay, die Saison ist nämlich endlich wieder losgegangen. Und gestern war auch ein Spiel, leider verloren, aber gegen Playoff-Aspiranten und auch letztjähriges Playoff-Team. Das kann halt mal passieren. Ich bin einfach nur froh, dass ich wieder live, also richtig live Sport gucken gehen kann. Ja. Denn es ist einfach nochmal was anderes und macht wahnsinnig viel Spaß. Absolut. Und Trier spielt ja auch eigentlich immer ganz cool. Und Arena ist ja auch immer ganz coole Stimmung. So. Also. Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt Jahreskarte, hatte ich mir Geld von meinem Geburtstag komplett rübergelegt und habe mir davon dann ein Jahresticket. Was kostet denn ein Jahresticket beim TBB? Das kommt natürlich so ein bisschen auf den Block an. Ja. Halbwegs günstigen Blocks sind 190 Euro. Ja, ist aber auch noch machbar. Ist noch machbar, einfach. Wie gesagt, das kann man ein bisschen timen, wenn man irgendwie Geburtstag hat, sich das zu überlegen. Ja. Und ihr wart ja schon oft letztes Jahr. Ich bin letztes Jahr so oft gegangen, dass das gelohnt hätte, weil die Karten in dem Block halt einzeln, ich weiß nicht, irgendwie 15 Euro kosten. Nee, nicht ganz. Ja. Ja, und ich bin sehr froh. Die Mannschaft ist jung, hat aber viel Potenzial. Und ich glaube, da werde ich noch eine Menge spaßiger Stunden jetzt in nächster Zeit haben. In der Arena Trier. Ja. Die ist auch tatsächlich nicht so, also das ist jetzt kein besonders architektonisches Meisterwerk, aber ich finde die innen drin echt ganz schick eigentlich. Ist ganz gut gemacht, ja. Ich habe ja letztes Jahr mal so ein paar Mal die Livestreams von den Auswärtsspielen gesehen und auch manchmal sieht es schon sehr nach Stadthalle aus. Ja gut, wo man die Bundesligisten spielen. Man muss ja auch sagen, vorher waren die ja in der Mäusecker-Halle. Ja, das ist halt auch nur so eine Schulsporthalle gewesen. Natürlich, ja. Das war nicht so der Hit. Aber jetzt die Arena finde ich doch echt ganz cool. Und irgendwie, keine Ahnung, das Publikum ist irgendwie so schön durchgemischt. Irgendwie, ja. Da gehen Leute hin, wie mein Vater, der auch öfter mal mitgeht, irgendwo so zwischen 50 und 60, die einfach Interesse an dem Sport haben und wahrscheinlich nie im Leben zur Eintracht gehen würden, weil da irgendwelche seltsamen Hooligans sich rumtreiben und nervigen Mist verzapfen. Da können wir vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Und dann gibt's aber auch so, ja, keine Ahnung, so junge Leute, die halt, bevor sie samstags abends weggehen, also halt auch so irgendwie 16, 17, 18, die noch dann mit ihr Mädel hingehen, ja. Genau, in den Sneakers und den Kappen und so, das ist irgendwie, und Studenten auch, und keine Ahnung, so irgendwie schön durch mich. Ja. Das finde ich sehr angenehm. Absolut. Das ist ganz cool gemacht. Also, ja, oder also, ganz, ja. Zieht ganz. Und irgendwie habe ich dann immer so das Gefühl, ja, das ist irgendwie einfach, da treffen einfach ganz unterschiedliche Leute aus der Stadt zusammen, deswegen allein schon ist das wichtig. Und da ist ja auch immer alles beim Basketballspiel, wo du eben jetzt schon Fußball angeschnitten hast, da ist auch immer alles ganz gechillt und herzlich und irgendwie keiner nervt den anderen und keiner haut dem anderen auf die Fresse. Und im letzten Jahr im Schnitt 4000 Leute und da musste kein einziger Polizist arbeitstechnisch dort sein. Ja, und wenn man das sieht, bezahlt dann der Verein oder die Arena eben die Security und auch das jetzt nicht so wahnsinnig viel an Personal. Und wenn man sieht, letzten Freitag war Top-Spiel in Anführungszeichen. Derby halt vor allem. Eintracht Trier gegen Saarbrücken. FC Saarbrücken. FC Saarbrücken. Schwerste Kategorie im Fußball. Hochsicherheitsspiel. Ganze Stadt war quasi abgesperrt von der Polizei und irgendwie Trierer Fans haben nach der Niederlage die Innenstadt verwüstet und alle Leute haben sich auf die Fresse gehauen und ich weiß nicht, ist mir absolut ein Rätsel, was das mit Fußball oder Sport zu tun hat. Ja. Also ich verstehe ja, ich bin wirklich auch den Zusammenhang zwischen, ja, ich gehe ein Fußballspiel gucken und ich hau mir auf die Fresse, der erschließt sich mir. Ja, eben. Und scheinbar sind die diesmal auch in die neutralen Blöcke, wo auch Familien irgendwie mit Kindern sind und da ging dann auch zur Sache. Nee. Also ich würde auch einfach, selbst wenn ich Fan wäre, ich würde mir echt überlegen, ob ich, wenn ich jetzt ein Kind hätte, mit meinem Kind dahin gehen würde. Ich glaube, nein. Nee. Ja, das ist, ich finde es wahnsinnig schwierig, vor allen Dingen eben, weil dieses riesige Polizeiaufgebot von der Stadt dann übernommen werden muss, oder glaube ich, nehme ich mal an, oder vom Land. Also jedenfalls nicht vom Verein. Und ich glaube, vom Land ist das schon, weil das ja so super Sondereinsatzkommandotypen sind. Ja, deswegen glaube ich es auch vom Land, aber trotz allem sind es Steuergelder, die dafür drauf gehen. Ja, klar. Ich finde es lächerlich. Also scheinbar war es ist es so, dass in Bremen und Hamburg, wenn jetzt Bremen gegen Hamburg spielt, die Vereine das bezahlen müssen. Es muss ja nicht vielleicht bei jedem Spiel sein, aber gerade bei so extremen Spielen. Müsste man hier auch so. Ist eh schon ganz komisch, dass selbst wenn irgendwie Trier gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim spielt, noch Polizei da sein muss. Also wo man nicht mal mit irgendeiner hanebüchenen Rivalität noch argumentieren könnte, warum da man da Krawall schiffen muss. Ja. Irgendwie haben wir hier alle in einer Klatsche. Das ist halt schon sehr generalisierend, aber ich denke mir manchmal so, wenn man 16, 17 ist in Trier und man, dann kannst du mit zwei Sachen nach Hause gehen, je nachdem zu welchem Sportevent du gehst. Wenn du zum Basketball gehst, dann gehst du mit dem Mädel heim wahrscheinlich und wenn du zum Fußball gehst, mit der Vorstrafe. Ja, mit dem, schon sein. Mit dem blauen Auge und der Vorstrafe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr überzogen und generalisiert, aber ganz ehrlich, ich mag halt den Verein aber auch einfach nicht, Eintracht Trier. Ich finde der Verein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die irgendein ordentliches Konzept haben. Ich finde nur die Spieler auf dem Musselstadion Basketball, die Jugendspieler waren damals in der Schule schon sehr arrogant. Also als ich noch in der Schule war. Und konnte mit denen überhaupt nichts anfangen. Das merkst du halt auch jetzt sofort. Das hat sich nicht gebessert. Und irgendwie, ja, ich finde, dieser hat so was Proletenhaftes für mich, der Verein. Ja. Und im Gegensatz dazu, und TBW hat jahrelang, also Basketball in Trier war jahrelang auch so ein bisschen scheintot, weil man den Fehler gemacht hat, man hat immer einen richtig guten Spieler gehabt, der dann ein Jahr da war und dann weg und der Rest war irgendwie Müll. Und hat sich aber jetzt zu einer super Talent zum Ausbildungsverein hat einfach gemausert. Man hat Leute, viele junge Deutsche auch, die sind 2-3 Jahre da und gehen dann zu einem besseren Verein, damit muss man dann leben. Aber man hat halt viele junge und deutsche Leute, die sich dann auch irgendwie mit dem Verein und so ein bisschen mit der Stadt auch identifizieren, weil das für die oft so eine der ersten Profistationen ist und das finde ich super cool. Und das ist dann einfach ein schönes Konzept und die machen echt viel richtig, finde ich. Und die hauen sich nicht auf die Fresse. Ja, das kommt halt noch dazu, aber ja. Auf jeden Fall sehr komisch. Also verstehe ich auch einfach nicht. Also wenn wir einen Hooligan in unserer Zuhörerschaft haben, dann kann uns gerne mal eine Mail schreiben mit einem Erklärbrief. Es ist auch einfach so komisch, dass das wirklich, also vielleicht jetzt in Osteuropa nicht, aber auch da die Rivalitäten, die dann irgendwie im Basketball auch ausgelebt werden oder so, zwischen Dynamo Zagreb und Lokomotive Zagreb oder so, keine Ahnung, da ist ja auch schon gerade diese großen Städte in, die haben ja oft zwei Vereine in Osteuropa oder so, und die haben auch immer heftigste Rivalitäten, aber das wird ja viel, hat es so eine Tradition aus dem Fußball. Ich weiß auch nicht, warum das im Fußball so extrem ist. Mehr in keiner anderen Sportart so in der extremen Art und Weise bekannt. Und ja, ich weiß auch nicht. Und Leute, die halt stark Fußballfan sind, oft halt auch die sich dann eben zu Unrecht, also angegriffen fühlen, weil sie damit nichts zu tun haben. Die sagen halt immer, ja, aber das sind ja nicht alle. Also Fußballfans sind keine Verbrecher. Ja, aber das Problem ist halt riesig. Ja. Und die Kosten dafür müssen halt alle tragen. Nicht nur alle, die in dem Stadion sind und damit mit ihrer Eintrittskarte dem Verein Geld geben, um das zu finanzieren, sondern alle, egal wie, das denen am Arsch vorbeigeht. Alle Fußballfans müssen für die ganzen Idioten... Ja, nicht nur das, aber dadurch, dass die Polizeieinsätze ja auch über Landes, ja, das Land das laufen, auch. Ja, klar. Auch alle, die nicht da sind. Und das finde ich schwierig. Finde ich auch schwierig, ja. Das zu dem Thema. Ja, haben wir noch ein fröhlicheres Thema, außer Leute, die sich auf die Fresse hauen. Irgendwie noch was angedeutet. Dir wäre noch was aufgefallen bei Regen. Ach so, ja, es wird Herbst, der Regen kommt. Es wird dunkel und ich merke, ich höre wieder mehr Musik. Mhm. Über den Sommer, ich weiß nicht, man ist immer so unterwegs und hat ja wenig Zeit, weil man immer irgendwie draußen ist. Jetzt so gerade in der letzten Woche habe ich gemerkt, ich setze mich einfach wieder zu Hause hin und höre einfach wieder mehr Musik. So. Ja. Beziehungsweise kamen jetzt auch ein paar ganz coole neue Scheiben oder kommen, die man dann auch einfach wieder gerne bewusster hört. Also irgendwie kam mir der Sommer so ein bisschen so ein Sommerloch musikalisch vor. Das kann schon sein. Ich weiß nicht genau, ich war aber die letzte Woche auch eben viel unterwegs, wo man viele Leute unterwegs sind. Dann hört man weniger, Musik. Es kann schon sein, ich höre tatsächlich einfach auch andere Musik im Winter und Herbst. Ja, gut, klar. Die im Sommer nicht so wirkt oder gerade im Herbst einfach super passend ist. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf kalte Winterabende unter der Decke, die man dann mit einem guten Song oder einem guten Album. Ja, das stimmt. Und ich freue mich auf nächstes Frühjahr. Ich habe mir, oder Sabrina und ich, wir haben uns Karten gekauft. Mhm. Nick Cave kommt mal wieder nach Deutschland. Okay. Nächstes Jahr im Frühjahr nach Stuttgart. Komplett bestuhltes Konzert, komplett im Beethoven-Saal. Gibt's jetzt in... Ich glaube. Vermutlich. Haben jetzt die dritte Kategorie gewählt. 66€, nicht ganz billig, aber für den guten Mann macht man das. Ja. Ja, Springsteen könnt ihr auch mal wieder in Europa zeigen. Ja. Ja, nächstes Jahr oder so. Im Sommer. Das wäre auch nicht schlecht. Ich Ja, stehen demnächst ein paar coole Konzerte im Exos an. Enforcer und in Solitude. Schön. Alter, Retro, Death Metal. Nee, Retro, schwedischer Retro Speed Metal und so. Sehr cool. Also ich habe sie beide auch schon am Mokad Festival live gesehen. Das wird sicher einfach witzig im Ex-Haus. Trinkst halt vorher 2-3 Bier, gehst hin mit einem Kumpel und früher, gehst nachher halt einfach 200 Meter nach Hause. Heute sind es 2-3 Bier, früher waren es eine ganze Kiste. Ja, das ist ja unter der Woche. Ich will ja, man muss ja noch leben, also auch am nächsten Tag vielleicht irgendwie zur Uni oder arbeiten oder. Ja, ich werde auf jeden Fall mir kein Metal-Konzert mehr antun. Die Zeiten sind rum. Ja, das kommt ja drauf. Also, ich kann echt der Musik einfach nichts mehr abgewinnen. Das ist voll abgefahren. Also, kann mir das nicht mehr anhören. Auch nicht so die geilen, so Klassiker-Alben, die man auf jeden Fall noch geil finden sollte. Okay, da fällt mir ein, du solltest, wenn ich mich recht entsinne, noch meine Iron Maiden Live After Death Doppel-Live-CD von irgendeinem Autotrip, den du letztens mal unternommen hast, haben. Könnte sein, dass sie noch in der Bonus, also die wird war höchstwahrscheinlich stehen. Müsste eigentlich. Ich habe sie jetzt nicht direkt vermisst, aber es ist mir gerade eingefallen, weil du über Klassiker geredet hast. Ja. Da musst du ja an Iron Maiden denken. Ja, natürlich ist das ein super geiles Album, aber kickt mich einfach nicht mehr so. Ich kann es mir immer noch reinziehen. Ich höre halt mehr andere Musik auch, aber also nicht mehr so extrem wie damals. Ich höre auch nicht mehr so viel Musik einfach von der Menge her wie früher. Aber ich habe eigentlich immer wieder Spaß, wenn ich so... Ich höre halt auch einfach aus der Richtung dann nicht mehr alles. Ich höre halt die Klassiker auf. Also ich habe da jetzt auch wenig Anreiz noch mehr... Ich habe tatsächlich relativ wenig Anreiz, neue Bands zu entdecken. No. Sehr selten, dass neue Metal-Bands mein Ding. Oder mir wirklich auch einfach anhöre und sage, okay... Weil ich habe neulich mir mal, weil ich die nie gehört habe, das sind ja manchmal laufen, selbst wenn man so richtig krass in der Musikrichtung drin ist und eigentlich alles kennt, gibt es ja trotzdem Bands, die mal irgendwie einfach laufen, die so ein bisschen an einem vorbei. Ich habe zum Beispiel nie Mastodon gehört. Ja. Und habe mir letztens einfach öfter mal Sachen rein. Das ist halt der Vorteil an Spotify. Du kannst einfach mal was hören, ja. Richtig. Und dann habe ich vor einer Zeit halt eine richtig geile Ambient Black Metal Band noch aufgegabelt, Death Haven. Die hat halt, obwohl es halt Black Metal war, super geil in den Sommer gepasst. Oder passt eigentlich immer, aber auch im Sommer. Und die habe ich rauf und runter gehört. Ich hab's noch öfter. Nicht mehr so extrem wie früher, klar. Und ich bin auch einfach nicht mehr so hinter Neuerscheinungen her und so. Aber manchmal, wenn so Sachen wirklich irgendwo, wenn ich ganz viel drüber lese von irgendwie im Rockhardform oder so, das super geil ist, dann hörst du mir schon an. Ja, ist bei mir einfach völlig raus, Metal. Also ist nicht mehr in meinem Fokus. Ja. So ist das. So wächst mal raus. Ja, also aber ich bin halt eher aus dem Metal, aus der Metal-Szene rausgewachsen. Ja, da bin ich schon komplett raus aus der Metal-Szene. Also, damit kann ich wirklich auch gar nichts mehr anfangen. Ja, die Wahrscheinlichkeitsrichtung, dass ich nächstes Jahr wieder auf dem Rockhard, mal wieder, seit 2 Jahren nicht auf dem Rockhard-Festival doch bin, allerdings auch dann wieder unter den begünstigten Umständen, dass ich nicht bezahlen muss und im Hotel schlafen kann. Mhm. Ah, ich hab schon Bock. Mhm. Da hätte ich schon echt Bock drauf. Also auch auf so ein Festival. Ich war ja auch auf dem Summer Blast im Ex-Haus dieses Jahr im Sommer. Und das ist schon ziemlich geil, den ganzen Tag Musik zu hören. Ja. So bei schönem Wetter und ja, mittags einfach schon auf dem guten, und nicht einfach abends. Ist auch schön abends auf dem Konzerten wieder heim. Aber manchmal ist es auch geil, einfach den ganzen Tag sich einfach mal Sachen anhören zu können. Ja, wenn ich nochmal Festival fahre, dann Eurofolk-Festival in Ingelheim. Das hätte mal gechillt. Da sind keine besoffenen, grölenden Leute, sondern alle mal ganz entspannt. Das will aber auch. Das ist auch so super entspannt. Von daher. Ja, ich weiß auch nicht. Da hätte ich, glaube ich, echt wenig Anreiz, dahin zu fahren. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt wirklich, keine Ahnung, 300 Hippies, die den ganzen Tag auf der Wiese rumgammeln. Ja, ich glaube, ich könnte mir das nicht geben. Das wäre mir zu, also da würde ich denken, Gott, hier passiert ja nichts. Nee, da passiert absolut gar nichts. Da reagiere ich echt empfindlich drauf, auch wenn ich selber mal nichts mache. Ich kann ganz schlecht aushalten, nichts zu machen. Na, da bist du wirklich absolut entschleunigt. Also. Nee, das kann ich nicht gut. Ich kann das gut. Ab und zu mal ausspannen. So ein Wochenende. Ja, aber so ein ganz Wochenende und. Nee. Wird mir, glaub ich, Mucke, also auf dem Rücken liegen, in den Himmel gucken und ja, Mucke liegen. Ja, gut, das machst du halt im Rock Hard Festival auch, aber das ist halt nicht so. Also, keine Ahnung, dann. Es hat trotzdem noch ein Metal-Festival, aber das geht da dann auch. Guckst aber du irgendwelchen nur. Jonglierern zu und ja, Leute, genau so weit. Die um einen Trommelkreis sitzen. Das ist, nee. Das ist einfach nicht meine Welt. Also da, nee. Ja, ich würde halt nicht auf ein Metal-Festival fahren. Ja, ist ja auch kein so Standard-Metal-Festival. Ist ja schon ein bisschen anders. Hier ja. Nicht wie Wacken jetzt oder so. Ist ja. Auch kleiner, sind nur 6.000, 7.000 Leute. Ist natürlich trotzdem Metal Festival, aber ja. Ich würde trotzdem Reibungspunkte finden. Ja, die würde ich ja in Ingelheim nicht finden. Ja, das ist ja mein Problem. Ja, das also, stimmt. Du hast wirklich, alle Leute sind total gechillt. Oh Gott. Wirklich, finde ich. Also, ja, gechillt, das hört sich erstmal super an. Also gechillt sind, und aber so konfliktscheu. Und ja, aber auf dem Rockart Festival fällt auch nichts vor. Da waren, immer wenn wir da waren 7.000 Leute, 3 Tage, da waren, glaube ich, so im Schnitt immer 2 oder 3 Krankenwagen-Einsätze. Und das halt, weil Leute einen Sonnenstich hatten oder so. Ja, das ist halt ja, super friedlich. Aber irgendwie so ein bisschen, es soll nicht zu friedlich sein. Zu friedlich geht auch. Also, dann kann ja die Musik ein bisschen unfriedlicher sein. Ja. So schaut's aus. So schaut's aus. Gut. Gut. Hast du noch ein Thema allein? Nicht zwangsläufig, nee, eigentlich. Ja. Können wir es auch dabei belassen, denke ich. Ja, der Max steht auf Krawall. Manchmal, ja, ein bisschen. Also wenn es nur im Kopf ist. Ja, richtig. Manchmal im Spielfeld. Also in fairen Regeln. Ja. Ja, so hatten wir heute wieder einen leckeren Whisky. Auf jeden Fall. Ein interessantes Whisky-Wort. Ja, und Themen, die wir echt, also nicht so die Standardthemen unbedingt. Nee, haben uns mal richtig. Richtig was einfallen lassen für unsere Hörer. Ja, es kam so. Ja. Wir haben einfach mal andere Sachen ein bisschen erlebt. Beziehungsweise das Festival-Thema. So könnt ihr uns gerne Feedback geben und mal schreiben. Wie immer über alle üblichen Kanäle, die auch auf der Webseite nachzulesen sind. Ja. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns einfach mal was in den Klingelbeutel werfen. Richtig. Und nächste Woche dann Reiseberichte. Reiseberichte. Meine Odyssee mit der Bahn. Genau. Und mein Trip nach Berlin. Mit dem Bus. Welcher Bus nimmst du denn? Welcher Bus? Meinfernbus.de. Ah ja. Ich bin ja nur mein Bus gefahren, das okay. War sehr gut. Das ist halt auch alles so unkompliziert. Ja. Ja, es ist halt alles unkompliziert. Das komme ich bestimmt nächste Woche drauf zu sprechen, wenn ich sage, das ist zwar unkompliziert, aber es war trotzdem ätzend, 10 Stunden im Bus zu sitzen. Ja, und morgen halt, wir haben ja einen extra Bus morgen mit der Mannschaft zum Hinfahren. Ah ja, das ist gut. Aber da fahre ich ja nicht mit zurück. Ich bleibe ja noch ein paar Tage länger. Sehr schön. Wie dem auch sei. Das war's für diese Woche. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und